Aber die Entlegenheit, die biologische Vielfalt und zunehmend das dramatische Verschwinden der tropischen Wälder, so faszinierend und erschreckend sie auch sein mögen, haben im Gefühl vieler Menschen nichts mit dem Alltagsleben zu tun. Selbst wenn wir ihren Schutz fordern, fordern wir in der Regel, dass Menschen aus ihnen entfernt werden, statt nach Wegen zu suchen, wie Menschen mit ihnen leben können. Eine solche Umwelt steckt heute zweifellos in einer schmerzlichen Krise, aber ihre scheinbare Ferne, ihre Abgeschiedenheit und ihre Exotik versetzen uns nur allzu oft in die Lage, sie letztlich zu ignorieren. Dieses Hörbuch ist eine Geschichte der Welt aus Sicht der Tropen und ihrer Dschungel. Es beginnt mit einer Reise durch die bunte Vielfalt der tropischen Wälder, die unseren Planeten seit rund 400 Millionen Jahren bewohnen. Kapitel 1 und 2. Von den ersten baumähnlichen Organismen, die auf dem warmen, feuchten Planeten heranwuchsen, bis zu den Wäldern, die auch für die Bewohner oder Besucher der heutigen tropischen Regionen unserer Welt als solche erkennbar wären. Wir werden erfahren, wie die tropischen Wälder seit ihrem ersten Auftreten auf der Erdoberfläche das Trommelfeuer des Klimawandels von oben und die zermalmenden Kräfte der tektonischen Platten von unten geprägt haben und von ihnen geprägt wurden. Tropische Wälder formen die Atmosphäre, die Wasserkreisläufe und die Böden unseres Planeten, und sie haben für die Evolution des Lebens eine wichtige Rolle gespielt. Wir werden der Frage nachgehen, wie diese bemerkenswerten Umgebungen zur Heimat der ersten Blütenpflanzen und der ersten vierbeinigen Landtiere wurden. Kapitel 2. Welche Auswirkungen sie auf die Evolution der Dinosaurier hatten. Kapitel 3. Und wie sie zum Überleben und der Evolution vieler wichtiger Abstammungslinien der Säugetiere beigetragen haben, deren wegen wir heute in die Zoos strömen. Kapitel 4. Auch für die Evolution unserer eigenen Spezies spielten tropische Wälder eine entscheidende Rolle. Sie waren die belaubten Wiegen für die ersten Homininen in Afrika, die sich von dem letzten Vorfahren, den wir mit den anderen Menschenaffen gemeinsam hatten, abspalteten. Kapitel 5. Außerdem waren sie eine der vielfältigen Umgebungen, in denen sich unsere eigene Spezies, der Homo sapiens, in Afrika entwickelte, bevor wir im weiteren Verlauf vor 300.000 bis 12.000 Jahren nahezu alle Kontinente unseres Planeten besiedelten. Kapitel 6. Obwohl die tropischen Wälder für viele dieser wichtigen Evolutionsprozesse von so großer Bedeutung waren, haben viele Menschen heute den Eindruck, sie seien ein wenig von unserer Geschichte entkoppelt. Es herrscht die Vorstellung, Landwirtschaft sei ohne Abholzung unmöglich und die tropischen Wälder seien unwirtliche, abgelegene Inseln oder unattraktiv und zu empfindlich für die Entwicklung von Städten. Ich möchte zeigen, dass solche vorgefassten Meinungen häufig das Produkt europäisch-amerikanischer Vorstellungen von Landwirtschaft oder Städten sind. Viele Nutzpflanzen und Tiere, auf die wir heute angewiesen sind, wurden zuerst in den Tropen gehalten und domestiziert. Kapitel 7. Viele menschliche Gesellschaften kamen mit einer nachhaltigen Lebensweise auf tropischen Inseln zurecht und bewirtschafteten die lokalen Ressourcen parallel zu neuen Nutzpflanzen und Tieren, die von anderswo hinzukamen. Kapitel 8. Und tropische Wälder waren auch die Heimat einiger der größten und vergleichsweise erfolgreichsten vorindustriellen Stadtbevölkerungen, die es jemals gegeben hat. Kapitel 9.